Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that soft and slow. And baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Hallo Chris! Hallo Ricky! Voice is back, so könnte man dieser Ausgabe, glaube ich, umschreiben. Soa Polaili mit wirklich einem hervorragenden Song, wie ich finde. Ja. Hast du es gesehen schon? Ja. Nein. Ach, du hast noch gar nicht so... Ich habe leider nur das Main Event und den Opener gesehen. Das ist letzten Endes wenigstens, ja, fast also nicht ausreichend, muss man ehrlicherweise sagen. Dabei war Cincinnati kein schlechtes Event, mein Freund. Das glaube ich gerne. Ich werde es auch definitiv noch gucken. Wobei Filippo gegen Larkin, dann rollen sich bei mir bis jetzt noch die Fußnägel auf. Ja, aber da ist eine Guck-Empfehlung ausgesprochen. Das Ach, lohnt sich mehr als du dir vorstellen magst, Chris. Ja, der gute Soa hat ja sich hier wieder ins Intro reingemopst, muss ich fast schon sagen. Eingeschummelt hat er sich, der Filou. Weißt du noch, beim ersten Mal, wo er dabei war? Ossi, Ossi, Ossi! Hey, das ja, war doch in der Austria, Australia. In der Austria-Ausgabe. Austria-Ausgabe. Live from Matterhorn, oder was? Mit dem Main-Event Mark Hunt gegen Bigfoot Silver, ne? Nee. Das ist nicht der Fall gewesen, Chris. Main-Event von Mark Hunt und Bigfoot Silver war da nicht So Polaili mit drauf. So Polaili war doch gegen Pat Barry. Das muss dieses Jahr gewesen sein. Aber early 2014. Early 2014 meinst du? Early 2014. Da muss ich nachgucken und gebe dir insofern recht, dass es Hunt gegen Bigfoot war. Tja, also scheiße, wa? Nee, überhaupt nicht scheiße. Gut, dass man das klären konnte, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele sich überlegen, wann war das eigentlich, als So Polaili Pat Barrys Karriere beendet hat. Es war am 7. Dezember 2013. Ein Tag nach Nikolaus. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, ist doch wahr. Aber ich muss sagen, dieser Soa Polaili ist mir sehr ans Herz gewachsen, denn der hat uns heute erstmal retweetet, heute Morgen. Ja. Das fand ich schon mal gut. Finde ich immer gut, wenn Leute auf uns reagieren. Schließlich tragen wir die Kunde in die Welt, dass Soa Polaili seit heute ein UFC Top 15 Heavyweight ist. Genau. Ah, schade, dass du diesen Kampf nicht gesehen hast. Ich meine, der Kampf insgesamt war nicht so geil, aber dann wieder beeindruckend, wie Soa Polaili nach seinem Sieg den Referee küsst und dann erstmal mit dem Publikum eine Runde shakert. Es ist einfach ein toller Typ, glaube ich. Also den habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben natürlich wieder Breaking News. Ja. Und zwar, es ist ja gar nicht mehr so lange hin, bis es endlich heißt, die UFC ist zurück in Deutschland. In dem Fall ist Berlin der richtige Anlaufpunkt für alle Kurzentschlossenen. Es gibt ja dann immer so Q&A-Sessions und die UFC fliegt den ein oder anderen bekannten Kämpfer ein, um einfach für so ein bisschen Interesse zu sorgen. Und in der Regel sind das dann so zwei oder manchmal auch drei, die sich noch für so eine Q&A-Session nach den Weigh-ins zur Verfügung stellen. Und der erste, der bekannt gegeben wurde... Ist das eigentlich schon offiziell von der UFC irgendwie distributiert worden? Ja. Ach so, ich dachte, da hätten wir irgendwas Exclusive Shit. Nein, ich durfte es vorher nur nicht sagen. Ist Luke Rockhold. Yes. Und ja, also es ist, finde ich, eine gute Wahl. Also, was ich euch jetzt rate, ist, solltet ihr mit eurer Freundin anreisen wollen, dann lasst die am besten irgendwie zu Hause. Weil Luke Rockhold ist natürlich, also... Ein Schnittchen? Ja, der sieht schon geil aus. War auch schön bei dem Dana White Interview, was ich unter der Woche gesehen habe. Die Woche, die ist ja schon sehr lang. Ist ihm der Name nicht eingefallen? Wo war das? War das das Post-Fight-Interview irgendwie? Post-Media-Scrum? Weiß ich nicht, hab ich nicht geguckt. This guy, this beautiful guy. Naja, gut. This Dana White kennt auf jeden Fall. Guy, hat er gesagt? Ja. Das ist ja, also, kann er auch mich gemeint haben. Das kann sein, ja. Könnte sein. Nee, aber ich find's gar nicht so schlecht. Luke Rockhold wird also für die Q&A-Session dann vor Ort sein am Freitag. Den könnt ihr dann. Es kann auch sein, dass er The Handsome Guy gesagt hat. Also auch das würde auf mich zutreffen. Ja. Den könnt ihr dann mit euren Fragen löchern und so wie es aussieht, wird es auch noch einen zweiten geben. Aber kann man jetzt hier an der Stelle nicht genauer drauf eingehen, würde ich mal sagen. Erfahrt ihr natürlich rechtzeitig. Das kann man an der Stelle sagen. Und die Tickets wurden billiger, falls man es in den News irgendwie nicht vernommen hat. Die UFC hat die Ticketpreise gesenkt oder die O2 wird oder wer auch immer. Ich glaube, 52 Euro ist jetzt der Einstiegspreis für euer Live-Event-Erlebnis. Und zu beziehen sind die Karten natürlich weiterhin auf mmaradio.de und dann klickt ihr auf einen, der doch dann kaum zu übersehen, denn Banner. Ich guck grad mal. Bei uns gibt's auch noch 52 Euro Tickets. Schön. Ich schau mir gerade mal die Arena an, wie gut besucht die mittlerweile ist. Ja, es ist da relativ viel Grün hier bei mir. Schick mal einen Link bitte. Ja, geh einfach auf unsere Seite. Dann hast du da einen Link. Du bist wirklich so ein dummes Schwein. Ja, was meinst du, was jetzt leichter ist? Dass du kurz mmaradio.de eingibst oder... Ja, also es ist so, die Halle ist noch nicht ausgebucht, das kann ich definitiv sagen, aber es ist auch nicht leer. Also es könnte. Nein, ein Glück nicht. Ist ja auch immer dann der Stimmung abträglich, wenn da wirklich zu wenig los ist. Ja, es könnten schon noch ein paar Leute kommen, finde ich. Solltet ihr euch so noch mit dem Gedanken spielen, ist das was für mich? Die Antwort ist ja. Ach, grün ist frei, ja? Grün ist frei, aber du musst schon draufklicken, also das ist ein bisschen irreführend. Was du da im ersten Augenblick siehst. Ich guck mal gerade, oh, die 52-Euro-Tickets, ja, das ist also schon dann fast Oberrang. Ah ja, stimmt, wenn man draufklickt, also braucht er keine Angst haben, dass er da irgendwie eine leere, und es ist auch schön, dass da Ring steht. Steht Ring, ja? Ja, steht Ring. Oh, da wird die UFC sich aber freuen. Hat das die da sowas, ich meine, es ist kein Ring, ist mir schon klar, es ist ein Oktagon, aber wollen die das partout nicht, ja? Dass man Ring sagt? Ja. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Art Auflage ist, wenn du über die UFC sprichst, aber es ist halt einfach der Oktagon und den gibt's nur in der UFC. Also bei Bellator darfst du ja nicht Oktagon dazu sagen, weil das geschützt ist als Name. Deswegen, wahrscheinlich sehen sie es lieber, wenn der Oktagon steht. Weißt du, wie das ist? Es ist ja alles immer so ein Trademark dann gleich und... Mhm. Ja, da muss unser Brand praktisch drauf sein und so. Das ist ja dann, die haben sich ja da alle immer so affig. Also es gibt übrigens auch noch das 552 Euro Ultimate Fan VVIP Experience Package. Experience Pack, wollte ich gerade sagen. Das finde ich eigentlich für 552 Euro fast geschenkt. Ja. Ihr könnt euch also überlegen, mit eurem kompletten Häuserblock zu 10 zu UFC zu gehen oder selber einfach alleine sich dieses extrem geile Pack darunter zu holen. Ich glaube, da ist auch noch ein Messer mit dabei. Das hat eine Lupe und eine Pinzette mit dran. Glaube ich, kriegt man auch noch mit dazu. Ich guck gerade, dieses Superfan VVIP, Ultimate Fan heißt es, VVIP Ticket ist dieser Octagon-Sitzplatz. Man sitzt letzten Endes, macht man, ich glaube, du bist dafür zuständig, dann die Tür auf und zu machen. Dann gibt's einen Prime. Ich finde den Block G, hast du gerade das nochmal offen? Nee. Den Block G finde ich charmant. Moment, ich schaue mir das mal an. Also Block G ist charmant. Was ist denn charmant? Nein, da haben sie einfach so wahrscheinlich ach so und da haben sie so ein paar Stühle einfach hingezimmert. Ja. Weil da dürfen, glaube ich, alle Hörer von Schlagkraft sitzen. Ja, obwohl es sind. Nein, ich konnte es mir nicht verkneifen. Entschuldigung. nee, aber was anderes. Es könnte ja sein, dass es der ein oder andere nicht mitbekommen hat. ich bin in der glücklichen Lage, eine Akkreditierung erhalten zu haben. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr, sehr dolle und bedeutet gleichsam, dass ich mich auf den Weg machen werde nach Berlin. Und zwar am Freitagmorgen werde ich da eintreffen, dann werde ich eine Runde joggen gehen, danach gehe ich was essen, dann checke ich im Hotel ein und dann geht's schwuppdiwupps zu den Weigh-ins, anschließend Q&A-Session und dann, liebe Zuhörer, dann, und ich habe immer noch kein besseres Wort gefunden, gibt's das Hörertreffen, das erste, MMA-Radio-Hörertreffen. 21 Uhr geht's los. Beim BBI, ne? Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile entschlossen, das da zu machen. Also es gab zwei Buden, die zur Auswahl standen. Einmal beim Penny unten ein paar Brötchen holen und eine abgepackte Salami. ja, aber da habe ich mir gedacht, muss doch nicht sein. Und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, bei Berlin Burger International zu speisen. Gerne mit euch, BBI. Also das ist wirklich, das ist eigentlich im Endeffekt, bin ich davon ausgegangen, dass ich alleine hingehe. Weil ich natürlich jetzt nicht damit rechne, dass da die Bude eingerannt wird von irgendwelchen MMA-Radio-Hörern. Aber solltet ihr in Berlin sein und Bock auf einen schönen Abend haben, ich denke mal, das kriegt man hin. Drei Leute haben sich schon angemeldet. Das fand ich bemerkenswert. Drei Leute haben schon gesagt, ach, da hätte ich Lust, vorbeizukommen. Und für alle anderen, die auch Lust haben, sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass ihr mich bitte kontaktieren solltet. Und zwar entweder at Ricky Palm oder at mmaradio.de auf Twitter oder Facebook. Ihr wisst es. Es gibt E-Mails, es gibt Kommentarfelder. Ihr werdet mich schon irgendwie kontaktieren können. Und das wäre nicht schlecht, wenn ich das wüsste, denn man muss da definitiv einen Tisch reservieren. Und es wäre halt einfach blöd, wenn das dann nicht zu diesem schönen Abend kommt, den ich einfach erwarte. Und ich bin ja noch dabei, den Chris irgendwie, aber er ist halt einfach bei der Susi. Da kann man nichts machen. Ja. Chris, ja, ausgesucht habe ich es mir auch nicht. Das brauchst du mir hier überhaupt nicht vorhalten. Ich halte es dir nicht vor. Ich suche nur nach einem Schlupfloch. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass du sagst, Mensch, Susi? Über diese Masche bin ich ja auch schon gekommen. Ich habe zu Susanna gesagt, ja, wenn das wirklich deine beste Freundin ist, dann hat sie auch ein Herz mit mir und lässt mich zu UFC. Ja, sag doch mal sowas wie, hey Susi Scusi. Das finde ich ist allein schon charmant. Stehst du? Mit so, hey Susi Scusi. MMA Radio Hörer treffen. Nicht? Meinst du, dass sie da ein bisschen, ja, negativ reagiert drauf? Ich denke mal, reagiert gar nicht. Im besten Falle würde sie gar nicht reagieren. Ja, du wirkst jetzt auch nicht auf mich unbedingt, als ob du da wahnsinnig Lust zu hättest, dich mal mit deinen Hörern zu treffen. Dabei sind es die Hörer, die uns das alles beschert haben bislang. Diesen tollen Abend ist im Endeffekt, es ist ein Hörerverdienst, dieser ganze Abend, Chris. Ohne Hörer würde es kein Hörertreffen geben. So einfach ist es letzten Endes. Und da finde ich es irgendwie von dir echt ein starkes Stück zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist schon wirklich, also ist eine Frechheit einfach. Aber vielleicht kannst du dich ja noch dazu durchringen. Ja. Also wenn ihr den Chris einfach auch mal überreden wollt, dann könnt ihr das tun. @ChrisEnigma, das zweite I ist eine 1. Und geht ihm einfach so richtig auf den Sack. Er kann ja dann danach direkt wieder hier irgendwie mit seinem 12-Euro-Bus nach Hause tuckern. Das ist ja uns alle scheißegal. Aber ich finde, er sollte einfach in Berlin mit dabei sein. Selbst Tobi hat zu mir gesagt, wenn es geht, kommt er. Geht er mit zur UFC, hat er gesagt. Ah, er kommt direkt mit zum Event, er sitzt ja nicht neben dir. Nö, er sitzt halt dann irgendwo in der Halle. Und ihr müsst ihn dann suchen. Und wenn ihr glaubt, ihr habt Tobi gefunden, der hat unter, also der hat praktisch nur, das sind nur so Kunsthaare, die müsst ihr ihm rausreißen, weil da ist so ein Rubbelbildchen drunter. Und dann verlost man ein Ticket für UFC 175. Also wenn ihr glaubt, ihr habt Tobi gesehen, einfach mal die Mütze runterreißen und dann drauf rubbeln. Das ich sag ja nur noch Bild. Tobi Soprano. Tobi Soprano, so sieht's aus. Er ist einfach der Zigarrenmaster, haben wir festgestellt am Samstag. Zigarrenmaster, aber immer mit Socken. Mit Socken und Hund. So sieht's aus. ja, zurück zu UFC. Oder hast du noch was zu UFC Berlin? Was nein, du loswerden willst? Mein Herz blutet, das kann ich nur sagen. Ich finde die Card außerordentlich stark dafür, dass man das zum ersten Mal nach vielen Jahren dann stell dich ein in Deutschland gibt und da musst du selber schmunzeln. Das mit Luke Rockhold, da lasse ich mich überhaupt nicht von dir irgendwie was reininterpretieren, du dummes Schwein. Und auch das mit Luke Rockhold, wahrscheinlich wird er am Mittwoch oder Donnerstag, haben wir heute schon ein bisschen drüber geklönt, dann da sein, irgendwie, weiß ich nicht, im Edeka irgendwie rum quatschen oder so. Ja, es wird mittwochs Open Workouts geben und danach. Wo werden die sein? Weiß man noch nicht. Doch, aber erfährt man dann noch. Ja, und... Hast du ein NDA drauf? Ja? Naja, ich habe da ein NDA unterschrieben und dann kann ich jetzt nicht drüber reden, aber es sei mal so viel gesagt, es ist in Berlin. Gott, du bist ja, dieses Non-Disclosure Agreement ist ja so bulletproof. Ja, also man kann ja kaum noch über irgendwas reden. Ich habe ja jetzt auch davon mitbekommen, dass, also, aber kann ich ja im Endeffekt... Ja, ist verständlich. Sagen. Nee, aber das wird am Mittwoch, wie gesagt, so ein Open Workout geben, das kennt man ja eigentlich. Und danach gibt's noch so eine lockere Interviewrunde und so ein Roundtable mit den diversen Kämpfern und Gastfightern. Und wenn er Glück hat, gibt's auch noch einen Roundhouse-Kick von Dennis Siever. Tja, ein Roundhouse-Kick gibt's auch noch. Auf die Fresse. Ja, also das wird auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung am Mittwoch geben. Und wie gesagt, Freitag diese Rayans-Geschichte dann in der Oktober, das wird mit Sicherheit auch toll. Also da sollte man vielleicht auch mal vorbeischauen. Und da kann man ja auch rein, wenn man kein Ticket für den Samstag hat. Also so sieht's nämlich aus. Das ist wirklich mal interessant. Und jetzt ganz kurz nochmal, weil du gesagt hast, du findest die Card außerordentlich stark. Ich habe ja jetzt so ein paar Interviewanfragen. Ja, drehen wir mal nicht die Worte im Mund herum, dass da jetzt kein Johnny Hendrix antritt, das war mir schon klar. Aber das finde ich stark, finde ich gut. Ich habe ja jetzt ein paar Interviewanfragen gestellt für die ganze Geschichte. Also man muss sich ja da vorher anmelden und sagen, mit wem man gerne reden möchte. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Leute rausgesucht. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es fiel mir nicht leicht. Ja, oder so. Also... Naja, es sind ein paar Leute dabei, die interessieren mich wirklich. Also Musasi, klar, Marc Munoz interessiert mich, auch keine Frage. Mich interessiert zum Beispiel auch wahnsinnig, was Luke Barnett sozusagen hat, weil den finde ich faszinierend. Ja, dann die Deutschen, ganz klar. Aber ich meine, ganz ehrlich, also was so ein Christoph Jotko zu erzählen hat, interessiert mich eigentlich fast, kann man sagen, gar nicht. Also deswegen, es sind schon bestimmt interessante Kämpfe, die uns da geboten werden. Aber so von der... Ja, von den Namen, die da uns präsentiert werden, da geht's natürlich besser. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Überlegt mal selber, wann ihr die letzte schlechte Fight Night gesehen habt. Und sowas live zu erleben, wie jetzt zum Beispiel am Samstag, das Ding Brown gegen Eric Silva. Also, wenn einem das nicht 52 Euro wert sind, dann weiß ich auch nicht. Das wird großartig. So sieht's nämlich aus, ja. Also, nochmal, dieses Dober Hein, ich habe jetzt erst von dir erfahren, dass, wie heißt der, TJ Dober? Nein. Drew Dober, dass er irgendwie 80% Deutscher ist, das ist natürlich dann interessant, wobei den Typen als solches finde ich jetzt nicht so geil, aber Nikain natürlich die größte, nein, ich korrigiere mich, das größte weltweite MMA-Talent, das ist natürlich ein Muss, da muss man hin, ne, als gerade als Deutscher und... Ja, also... Ja, Sobota, wolltest du da nicht auch hin? Peter Sobota, ja, habe ich noch nicht gesagt, oder was? Nee. Ja, da mit dem, ja, ich meine, es ist ja logisch. Mit diesen Leuten möchte man einfach sprechen, weil es sind halt unsere einzigen Aushängeschilder fürs deutsche MMA und ja, das möchte ich dann schon gerne miterleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so sieht's nämlich aus. Ja, aber ich habe ja gerade schon so ein bisschen Cincinnati angesprochen und den großartigen Main Event. Wir haben ja gestern eine Fight-Ausgabe nach langer Zeit mal wieder drüber gemacht. Fand ich übrigens, also muss man fast schon sagen. Richtig schön, mit dir mal wieder so eine Fight-Ausgabe aufzunehmen. Und insgesamt, das Echo ist mir aufgefallen bezüglich diesem Fight, ist mittlerweile so ein bisschen zwiegespalten. Das hat mich überrascht. Also weil es ein einseitiger Fight im Endeffekt dann war, oder wie? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Echo in dem Sinne negativ war, dass halt Matt Brown schon natürlich die zweite und dritte Runde komplett dominiert hat. Ja, also negativ ist mit Sicherheit übertrieben, aber es ist halt so... Ja, also, bester Kampf aller Zeiten wurde ja da direkt danach. Also jetzt geht's aber los, ja, das haben wir aber auch nicht gesagt. Nee, wir nicht, aber das wurde so dann über Twitter und diverse... Sind ja meinungsbildend, deswegen sage ich das. Und die diversen Journalisten haben das dann verlautbaren lassen. Und mittlerweile rudelt man da doch schon relativ stark zurück und sagt, dass der Kampf relativ einseitig war. Die erste Runde war Wahnsinn, aber die zweite und dritte war halt extremst einseitig. Aber letzten Endes, es war ein unterhaltsamer Kampf und auch in der zweiten Runde hat Eric Silva ja immer wieder die Möglichkeit gehabt. Er hatte wieder die Treffer, die Bodyshot-Treffer. Ja, genau, Matt Brown dazu zu setzen. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt Matt Browns zukünftiger Gegner werden würde, dann wären diese Bodyshots definitiv mal ein Mittel, das kannst du so oder so sehen. Entweder Matt Browns einzige Schwäche, da seinen Bauchmuskelbereich irgendwie zu stehlen. Oder dass der Gegner halt sagt, ja, der Typ ist echt sowas von derbe legit, da müssen wir echt auf den Bauch gehen. Also das, wenn so eine Schwäche offenbart wurde, eine eindeutige Schwäche, hat 4 heftige Bodyshots bekommen und alle 4 haben ihn mächtig mitgenommen, da kannst du dich als Matt Brown natürlich auch irgendwie jetzt in den nächsten Monaten darauf einstellen oder darauf hinarbeiten, dass das nicht mehr zu deiner Schwäche gehört. Ja, das ist halt die Frage, ob das also ob das nur so eine Frage der Deckung ist, dass du die Deckung weiter nach unten ziehen musst. Andererseits werden diese Bodyshots ja auch häufig gerne benutzt, um die Deckung eben nach unten zu ziehen und dann zum Beispiel irgendwie einen Haken oder so eine Overhand Right anzubringen. Deswegen ist natürlich schwierig, aber man hat gesehen, dass Matt Brown, also den haust du halt nicht einfach mal so zu Boden und das war's. Sprich, wenn du gegen Matt Brown antrittst, muss deine Taktik wahrscheinlich sein, dass du Matt Brown, also du brauchst halt eine extrem hohe Pace, glaube ich einfach. Deswegen, es wurde ja auch übrigens jetzt so ein bisschen darüber gespekuliert, Matt Brown gegen Nick Diaz, nicht, dass dieser Kampf zur Debatte steht, sondern was das für ein toller Kampf werden könnte, weil Nick Diaz ja auch dafür bekannt ist, extrem viele Schläge zu setzen in kurzer Zeit und das stelle ich mir natürlich schon ziemlich geil vor, so ein Kampf, aber steht eigentlich nicht zur Disposition. Eric Silver natürlich, du hast ja gesagt, er kommt eher übers Jiu-Jitsu, ne? Nicht eher. Das würde ich jetzt nicht sagen. Bei Eric Silva, pass auf, das ist folgendes Problem, glaube ich. Eric Silva hat's definitiv drauf. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat der ein konditionelles Problem. Weil jetzt war es ja auch so, dass er Matt Brown in den ersten 2 Minuten extremst dominiert hat und alles versucht hat, ihn zu finishen und sich offensichtlich dabei verausgabt hat, zu sehr verausgabt hat und den Kampf letzten Endes dann vielleicht aufgrund mangelnder Fitness verloren hat. Vielleicht, es ist natürlich nur eine Spekulation, klar, aber interessant ist es schon, dass er jetzt, wen war denn das, gegen diesen Asiaten, gegen den Südkoreaner, hat er doch ein ähnliches Ding hingelegt, da war er auch dominant und kriegt dann so einen extrem harten Knockout-Punch ab, also ich glaube gegen John Fitch oder sowas auch mal so, also hat da definitiv ein Problem, der gute Eric Silva. Ja, da würden wir jetzt halt nicht mehr groß drüber spekulieren, wenn Eric Silva ihn in den ersten 1-2 Minuten submitted hätte, ne? Er war kurz davor. Ja, man muss natürlich hier auch nochmal Herb Dean ansprechen. Die Parallelen zum Rousey-McMahon-Fight sind unwiderruflich. Also das war schon eine ähnliche Situation. Die Frage ist, ob Herb Dean daraus gelernt hat oder er einfach von Matt Brown andere Signale gesendet bekommen hat. Also sind immer noch Frauen, ne? Das, pass mal auf, das habe ich heute auch gelesen, dann hieß es so, das wäre ja sexistisch, wenn er so rangehen würde. Und nee, ich denken würde, ja, das sind Frauen. Das hat überhaupt nichts zu tun, dass da Frauen, das hört sich ja bescheuert an, ein bisschen schneller kaputt gehen als ein Mann. Das ist einfach so, das ist so. Ja, das sind ja auch, Frauen haben ja auch kleinere Gehirne als Männer. Das weiß man ja auch. Ist einfach so. Und, ja. Nee, keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Frau dir da vehement widersprechen würde. Ja, in Sicherheit. So, ich habe wieder ein paar Fakten zusammentragen können. Zum einen, 13 Kämpfe haben wir gesehen, davon 7. Darf ich sagen kurz was? Ja. Wir haben zu viele Kämpfe gesehen. Oder ohne alle gesehen zu haben, 13 ist zu viel für mich. Ja, pass auf, das Problem war jetzt hier gar nicht so sehr die Anzahl der Kämpfe, weil wir haben insgesamt nur eine Netto-Kampfzeit von 2 Stunden, 2 Minuten gehabt. Was ein Problem definitiv ist, wenn du das Ding live guckst, zieht sich das extrem. Es zieht sich extrem. Das Event ging extrem lange, ich glaube bis morgens um 3 in den USA. Das geht nicht. Also das ist einfach zu lange. Ich meine, wir in Deutschland haben da andere Probleme, sage ich jetzt mal. Also ich wäre froh, wenn ich mal um 20 Uhr UFC gucken könnte. Aber jetzt, man weiß halt einfach, wie die Amis darauf reagieren, wenn Kämpfe so spät anfangen. Das ist nicht ganz so ihr Ding. Ich bin auch dann mal auf die Einschaltquoten gespannt. Bislang ist mir da noch nichts untergekommen. Und dann hast du natürlich immer extrem viel Leerlauf zwischen zum Beispiel einem Knockout und dann den nächsten Kampf. Das finde ich, ich meine, wahrscheinlich kann man es nicht fixen. Du weißt, wie das ist. Die Fernsehkanäle, die wollen halt einfach ihren festen Ablaufplan haben. Ja. Und da kannst du nicht einfach mal sagen, dann sind wir halt eine Stunde früher fertig heute. Machen wir schon früher Feierabend. Das geht da nicht. Aber irgendwie nervt das. Das ist ein Problem. Und was auch ein Problem ist, dass bei den 13 Kämpfen, du bei 10 Kämpfen oder vielleicht sogar bei 11 Kämpfen das Gefühl hattest, ja, kann ich mir auch irgendwo so einen Internetkampf angucken von irgendeiner Hinterhof-Company. Weil du hast dich nicht mit diesem Kampf identifizieren können, der hat dich nicht irgendwie von den Socken gerissen, er hatte keine Bedeutung, jedenfalls nicht für dich, für die Kämpfer natürlich schon. Aber das ist das Problem, wenn du so viele Events veranstaltest. Du hast halt viele Kämpfe, die völlig random sind und einfach nur auf der Karte sind, damit sie stattfinden. Da kann man doch über ansetzen. Die haben jetzt 44 Events oder was war das dieses Jahr? Ja, das kommt hin. Und jetzt scheint es mir so, dass es aber die Anzahl an Fights pro Event, das nicht weniger geworden ist. Und ich bin mir sicher, wenn du mal eine Umfrage starten würdest, dass nicht wenige was dagegen hätten, wenn du pro Segment, und pro Segment meine ich Early Prelims, Prelims und Main Card, jeweils einen Fight fehlen würde. Mich? Also, du kannst ja daraus eine Tugend machen, Alter. Wenn du es ein bisschen schlanker machst, das Event ein bisschen kürzer machst, kannst du natürlich weniger, hast du natürlich weniger Zeit als solches und kannst natürlich dann auch weniger Werbeeinnahmen generieren, das ist mir schon klar. Aber dann kannst du zum Beispiel so ein Cariasso Smolka dann wegnehmen und dann bei einer etwas schwächelnden Karte noch mit zustopfen oder so irgendwie. Oder meinetwegen Filippo gegen Larkin oder Koch gegen Kruschek. Wahrscheinlich eher, was wahrscheinlich eher als Co-Main-Event für die nächste, für eine etwaige andere Fight Night dann eher passen würde. Also, dass du da was rausnimmst und so, das ist mir einfach ein bisschen zu lang. Als Zuschauer gebe ich dir recht, als TV-Zuschauer. Aber wenn du in der Halle bist und dann hast du, also 13 Fights sind jetzt wirklich ordentlich, ich sag jetzt mal, wenn du so 11 Fights hast, dann fehlen dann nochmal 2 Fights und du hast nachher nur 9 oder so. Ja. Es ist ein bisschen dürftig wiederum. Also, ja. Es ist schwierig, da die richtige Balance zu finden. Ich glaube, das ist einfach das Übel, dem sie sich jetzt stellen müssen, dass wenn du so viele Events machst, dass du halt auch viele Kämpfe dabei hast, die völlig ja, interessenlos eigentlich sind und einfach nur da sind, damit halt irgendwas gezeigt wird. Ich glaube, damit muss man sich einfach abfinden. Und unterm Strich war die Card insgesamt überhaupt nicht langweilig. Also ich hatte, wie erkläre ich das am besten? Also danach hatte ich irgendwie so das Gefühl, oh Mann, jetzt wird's aber mal langsam Zeit, dass hier der Main Event kommt. Und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich bis jetzt gesehen habe und konnte jetzt nicht sagen, ja, der Kampf war scheiße und das hätten sie sich sparen können. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber die Bedeutung hat halt gefehlt. Ja, da kämpft halt so ein Herman gegen Natal. Der Kampf ist zu Ende und du denkst dir, ja, pff, Mensch, Gott sei Dank habe ich den Kampf jetzt sehen können. Ja, aber prinzipiell war an dem Kampf nichts auszusetzen. Also es war kein super Kampf, aber es war auch kein schlechter Kampf. Und ja, auch so ein Eddie Wineland-Ding, dass der da K.O. geht gegen Johnny Eduardo. Das war schon cool, das mitzuerleben. Aber dennoch sitze ich heute hier und denke mir so, ja, mein Gott, die Welt dreht sich weiter. Also das ist halt, es fehlt halt so dieses ja, Big-Time-Feeling. Dann der Fight, meinetwegen Wineland gegen Eduardo, das ist ja nicht, das kannst du ja rausnehmen, dann bringst du es halt auf eine andere Karte. Das ist ja nicht so, als wenn es dir genommen wird. Das wird ja nur verlagert. Ja, dann müsstest du aber weniger Events machen, meinst du, oder? Nee, warum denn? Naja, aber was bringst du dann auf der Card? Einfach anstatt 13, 10 Fights und ja, da du ja genug Events im Jahr hast, da wirst du nie das Problem haben, oh Alter, wie kriegen wir denn jetzt hier? Okay, ich argumentiere nicht gegen 10 Fights. Das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist unter Umständen, dass Fox Sports 2 in dem Fall dann vielleicht sagt, also 2 oder 3 Kämpfe sind uns zu wenig, wir wollen ja schon 2 Stunden senden, also mindestens 4 Kämpfe. Ja, weiß ich nicht, ob sowas dann auch noch eine Rolle spielt. Aber ja, ich gebe dir recht. Man merkt dann und wann, dass diese Fight Night Cards sich ziehen und einfach zu lang sind. Also jetzt gar nicht so sehr die Nettozeit, sondern einfach so insgesamt. Das würde ich schon unterstreichen. Komischerweise geht mir das bei den Brasilien Cards nie so. Ich liebe diese Brasilien Cards. Die gucke ich mir an, das ist ein einziger Spaß. Übrigens. Na dann weiß ich ja schon, was du Octagon-Zeit guckst auf dem iMac, auf MacBook. Ja, werde ich mich reinklinken. Nebenbei guckst du dann noch schön Tough Nations Final. Übrigens bin ich da jetzt wieder voll an Bord bei Tough Brazil. Die letzten 2 Ausgaben haben mich zurückgeholt. Das war so schön, die letzten beiden Ausgaben bei Tough Brazil. Also was war denn? Was? Gar nicht so sehr jetzt. Was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du wieder drauf bist? Ja, ich habe mir auch die anderen Ausgaben alle angeguckt, aber das war dann immer so, ja, mein Gott, lass ich halt laufen. Und jetzt hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß es nicht. Also die Produktion gefällt mir ein bisschen besser. Also die wirkt irgendwie so ein bisschen. Also sie hat schon eher was Soapiges so, aber irgendwie macht's halt das auch dann ein bisschen interessanter, wenn sie dann auf einmal anfangen, da ein Kämpfer mit diesen Octagon Girls, die da jetzt gewählt werden, also neue Octagon Girls für Brasilien werden da auch noch mit gewählt, also die sind dann auch da ab und zu mit im Haus, dann haben sie so Flaschendrehen gemacht und so. Und ich weiß nicht, das ist halt einfach so zum stupide vor sich hingucken, schönes Programm. Macht mir jetzt wieder Spaß. Und ich mag Jael Sonnen da in dieser Rolle als eigentlich ruhiger, besonnener, und sehr guter Coach. Diese Rolle gefällt mir sehr, sehr gut bei Jael Sonnen. Und gleichzeitig der besoffene Wanderlei Silva, der wirklich wirkt, als aber ständig besoffen wäre. Also echt? Da muss ich Jael Sonnen wirklich recht geben. Jedes Mal, wenn irgendwie Staredowns sind, steht er da hinten, als ob er gerade 18 Bier drin hat. Taumelt oder was? Auch. Ja, er schwingt dann immer so hin und her und hat so einen komischen Blick drauf. Und das Beste war diesmal... Kann doch sein, er sieht ja auch ein bisschen aufgedunsen aus, der Klappspaten. Kann gut sein, dass der sich da einen reinkippt immer. Und diesmal gab es eine Coaches-Challenge und zwar Fußball, ein Fußballparcours mussten sie absolvieren. Und das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Fußball, Fußball oder Fußball, Fußball? Fußball, unser deutscher Sport. Ja, okay. Gut, da kann natürlich schon Chael Sonnen nichts mit anfangen. Was? Da kann natürlich ein Chael Sonnen wenig mit anfangen, oder? Eben nicht. Es war natürlich für Wanderlei Silva ein Schlag ins Gesicht, dass Jael Sonnen ihn besiegt hat bei dieser Challenge. Und auch da wirkte Wanderlei zeitweise irgendwie so ein bisschen abwesend, sage ich Ein Brasilianer von einem US-Amerikaner im Fußball besiegt zu werden, ist fast schlimmer als Pearl Harbor, hätte ich fast gesagt. Oh Gott. Der Patrick fragt gerade noch im Chat, wie ich den Ausraster von Wanderlei beim Fußball fand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Mir ist kein Ausraster aufgefallen. Ich fand's einfach schön. Und ich wollte die ganze Zeit meine lange Hose ausziehen und mich an irgendeinen Strand legen. Also das habe ich ganz oft, wenn ich Ultimate Fighter Brasil gucke. Weißt du, weil da halt immer schönes Wetter, hübsche Mädchen am Pool, oft grillen sie was, immer geiles Essen und so. Oh, das ist schon... Ja, macht Spaß zu gucken. Kann man definitiv nicht leugnen. Hat sich mittlerweile dann doch wieder bei mir ins Herz gespielt, diese Staffel. Hab ja zunächst so ein paar Probleme damit gehabt, weil es sich halt alles immer nur um diesen Fight, Fake Fight, wie auch immer man das sagen möchte, gedreht hat. Und jetzt mittlerweile ist man davon weg und doch, macht Spaß. Der Kampf war gut natürlich. Übrigens auch ein starker Kampf bei Ultimate Fighter 19 jetzt in der letzten Ausgabe. Doch, macht Spaß zu gucken. Das kann ich an der Stelle mal vermelden. Aber wir waren gerade in Cincinnati, Chris. Frankie Edgar, BJ Penn. Quatscht sich so ein bisschen, nicht in mein Herz, aber mag ich lieber als BJ Penn. BJ Penn, vor allen Dingen, kannst du dich noch erinnern, in der ersten Ausgabe, als sie dann da saßen und Dana in der Mitte und BJ Penn dann immer so, wenn Dana halt immer irgendeinen dümmsten Spruch gemacht hat, wo nicht mal er lacht ja auch selbst viel. So, auch über sich selbst, über seine Gags und so, Dana White. Und BJ Penn lacht immer, wenn Dana White irgendwas erzählt. Also, BJ Penn geht gar nicht. Ja. Octagon-mäßig, skill-mäßig, legit Man-Shit, aber der Typ ist ja völlig Banane. Ja, aber ich finde, er hat schon die Aura irgendwie so eines der ganz großen Octagon-Fighter. Also ich mag ihn halt deswegen, weil er halt so eine Aura um sich hat irgendwie. Man merkt halt einfach, dass es was Besonderes ist, wenn du unter ihm trainieren darfst, auch die Coaches, die er dann mit dabei hat und so, das sind ja auch nicht die allerschlechtesten. Olympioniken dabei, Er hat halt einfach schon so diese gewisse Aura und deswegen gucke ich ihn gerne. Und ja, doch, ich mag diese Staffel. Bis jetzt gefallen mir beide Ultimate Fighter Staffeln sehr gut. Übrigens, ein kleiner Blick aufs ZDF-Fernsehen, auf zweite deutsche Fernsehen. Da findet ja heute das Fußballspiel Deutschland gegen Polen statt. Oder die A-Jugend gegen die A-Jugend. Findet in Hamburg statt. Und es sind, ich zähle mal kurz nach, ich glaube 13 Leute im Stadion. Weil die Tickets mehr als 52 Euro gekostet haben, glaub mir. So sieht's nämlich aus. Das war's. Gut, was hatte ich sonst noch hier auf der Fight Night, auf der Fight Card, was mich vom, natürlich, also, Koch gegen Crookshank musste nachholen, Chris. Das kann Crookshank ich auch noch sowieso, sagen. Ich mag ich ja sehr. Wahnsinniger Kampf. Weiß ich nicht, ob ich dich jetzt hier spoilern soll, aber es macht eigentlich im Endeffekt Sinn, wenn man einen UFC-Podcast macht. Ja, ich weiß ja, dass Crookshank gewonnen hat. Ja, wieder mit so einem, Spinning Kick und dann ein heftiges Ground and Pound gegen Eric Koch. Das war schon sehr beeindruckend, was Darren Crookshank gezeigt hat. Was kann man jetzt so von Crookshank erwarten? Er ist auch, glaube ich, blutjung, ne? Ja, das Problem bei Crookshank war, dass der seine ersten Kämpfe in der UFC nicht ganz so beeindruckend bestritten hat. Wie jetzt gegen Mike Rio und gegen Eric Koch. Ich meine, er hat schon ab und zu mal dann so ein Ding drinne gehabt, so ein so ein Spinning-Kick und so. Und man hat schon gemerkt, okay, das ist ein Typ, der gerne ein bisschen Showtime macht und so weiter und so fort. Aber gegen McAdessy und auch gegen Adriano Martins, da hast du halt einfach gemerkt, dass er, oder jedenfalls gefühlt hat man gemerkt, dass er da oben nichts zu suchen hat. Aber er entwickelt sich natürlich auch weiter. Und das kommt ihm jetzt vielleicht dann auch ein bisschen zu gut. Blutjung, 28, kann also da noch einiges, denke ich mal, auf die Beine stellen. Ja, ja, ja. Was dann finde ich super, den Jungen. Es ist halt jetzt die Frage, was die UFC macht. Dana White hat schon gesagt, es wird jetzt Zeit, dass er jetzt mehr oder weniger, damit man es nicht falsch versteht, nicht den nächsten Schritt, meine ich jetzt nicht, dass er um den Titel kämpfen soll, sondern dass es halt jetzt mal so gegen den Top 10, Top 15 Fighter gehen soll. Top 10, denke ich mal eher, weil bei Eric Koch sind wir uns, denke ich mal, einig, das ist ein Top 15 Fighter. Ich guck gerade mal, wer dann noch so zur Disposition stehen würde. Ja, warum nicht gegen so einen Eric Silva mal? Das wäre aber mal was Goldiges, du. Also, das könnte ich mir rein... Mhm. Nee, halt, warte mal. Eric Silva ist ja 100, 170. Das geht ja gar nicht, Chris. Kuhschenk ist höher, ist schwerer, oder? Leichter. Leichter als Eric Silva? Ja, ja. Eric Silva habe ich dir doch erst erzählt bei der Fight-Ausgabe. Dass der Weight-Cut-Probleme hat, aber... Er muss extrem Weight-Cutten, ja. Also, der hat es wirklich nicht leicht. Jorge Masvidal ist vielleicht ein Kandidat. Der hat ja auch zuletzt geile Kämpfe gezeigt gegen Pat Healy und gegen Michael Chiesa. So jemand könnte ich mir vorstellen. Wäre vielleicht ein schöner Fight. Masvidal ist auch jemand, der es gerne mal krachen lässt, sage ich jetzt mal. Ich könnte mir auch, also wenn es um Spinning Kicks und sowas geht, ey, dann könnte ich mir natürlich auch, okay, er ist jetzt schon verbucht, aber Edson Barboza gegen Darren Cruikshank sehr gut vorstellen. Das wäre natürlich auch ein geiler Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich auch Bock drauf. Also es ist damit sehr... Finisht der Koch per Spinning Kick oder was? Was? Finisht er Koch per Spin-Kick? Er sorgt dafür, dass er zu Boden geht. Okay. Und dann finisht er ihn via Ground and Pound. Also das war schon eine starke Leistung von Darren Cruikshank. Definitiv. Und Philipp Hu wieder zurück mit einem extrem geilen Knockout gegen Larkin. Larkin, der wirklich rumläuft wie der letzte Vollidiot mit seiner komischen Frisur da und so. Also ja, völlig, völlig bescheuert, der Typ. Und Zo Polaydi haben wir drüber gesprochen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Ed Herman, Natalkampf war okay. Eddie Wineland, der Upset, dass Carlos Eduardo nach 2 Jahren Octagon-Abstinenz ein Top-Contender, ja, aus dem Bantamweight da so weghaut. Das fand ich schon, also da blieb mir die Spucke weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist natürlich heftig für Eddie Wineland, weil ich glaube, er ging davon aus, na, jetzt gewinne ich das Ding hier und dann bin ich wieder in the mix, dann vielleicht noch einen Kampf, vielleicht kann ich dann wieder um den Titel kämpfen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen, also doch, es sind ein paar Sachen mit dabei, die man gesehen haben sollte bei dieser Fight Night. Definitiv. Wird definitiv nachgeholt, Philipp Pugin Larkin, jetzt wo du sagst, werde ich es machen und natürlich Krimshack sowieso. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Na? Hast du Fighter and the Kid featuring Ronda Rousey gehört? Ja, also ich habe die letzte. Die letzte Ausgabe, ja, ich habe es auf jeden Fall gehört, ja. Da war ein unfassbar interessantes Thema, da haben sie darüber gesprochen. Hinterfragt euch alle mal selber, wie viele Boxer kennt ihr und im Gegensatz dazu, wie viele Mixed Martial Artists oder UFC-Leute kennt ihr? Das muss man sich mal reinziehen. Du kennst doch nur die Top Guys beim Boxen, oder? Und bei... hier, meinetwegen so ein Koch gegen Cruikshank, bei der UFC kennst du doch richtig viele Leute in der Tiefe. Also das ist schon, also erstens, das war schon relativ smart, das Thema. Das fand ich geil. Ja, aber ich entsmarte das mal aus meiner Sicht. Erstens mal kämpfen die häufiger. Die, also, Mixed Martial Artists? Ja. Erstens. Zweitens, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt mitreden können, weil wir beschäftigen uns halt wirklich nicht mit Boxen, ja, extrem mit UFC. Das kommt dann auch nochmal erschwerend mit dazu. Dann gibt's natürlich bei Mixed Martial Arts nur eine große Promotion. Also es gibt ja extrem viel mehr Boxer als Mixed Martial Artists. Ja. Also ich gebe natürlich Brandon Sharpe da recht, dass das ist schon so, dass man mehr Leute aus der UFC kennt als aus dem Boxen. Aber ich glaube, dass da eine ganz große Rolle halt einfach spielt, dass wir eher UFC-Fans sind und nicht Boxfans. Ich glaube, das macht schon noch was aus. Es macht schon noch was aus. Ich denke, wenn wir jetzt anfangen würden, einen Box-Podcast zu machen, würden wir in einem Jahr ähnlich viele Leute kennen. Weil es gibt ja dann auch viel mehr Events. Überleg mal, da kannst du jedes Wochenende 2, 3 Events gucken. Ja. Also, ja, trotzdem, das Geld scheint immer noch in Boxen zu liegen. Das siehst du ja. Floyd Money Mayweather, Klitschkos, die machen da eine ruhige Kugel und räumen Millionen ab. Pacquiao, ne, als auch wieder vor kurzem. Wer? Pacquiao. Ja, weiß ich gar nicht, ob der, verfolge ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich krieg halt diese... Haben sie auch drüber geredet, beim Fight and the Kid. Echt, hat der wieder gekämpft? Ja, gut, sei es drum. Aber ich verstehe das Argument natürlich schon, ja, und die UFC macht mit Sicherheit einen besseren Job, Leute an den Mann zu bringen, als dass diverse Box-Promotions machen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass jeder Boxer seinen eigenen Promoter hat und dass nicht unter so einem Banner alles dann automatisch auch geführt wird. Also, ja, so ein bisschen bin ich hin und her gerissen bei diesem Thema, ob ich jetzt sagen soll, ja, UFC ist der Shit und Pipapo. Ich meine, dass es offensichtlich nicht so ist, sieht man in Deutschland. Da kennt es kein Schwein. Also da werden mit Sicherheit die Leute mehr Boxer kennen als UFC-Fighter. So sieht's aus, ja, richtig. Aber immer die Frage, wo du guckst. Das ist wahr, ja. Übrigens, Antonio Rüdiger spielt. Das sagt eigentlich schon alles. Entschuldigung, nichts gegen Antonio Rüdiger. Nee, Toni ist super. An dem liegt es bestimmt nicht. Nee. Ich habe aber, wie gesagt, noch ein paar Facts hier für diese Fight Night, die wiederum hochinteressant sind. Unter anderem wollte ich vorhin noch erzählen, auf dieser habe ich schon erzählt, war mit 7 Knockouts bei 13 Kämpfen. Ja. Gute Bilanz. Dann ist dir vielleicht aufgefallen, nee, kann dir gar nicht aufgefallen sein, weil du hast noch nicht alles gesehen. Von diesen 13 Kämpfen wurden 8 von Underdogs gewonnen. Es sind die zweitmeisten Underdog-Siege in der UFC-Geschichte. Wobei das Main-Event, dass da Brown Underdog ist, das muss man fast ausklammern. Naja, aber es ist letzten Endes. Es ist ja letzten dann, Endes so, ja, okay. Es ist letzten Endes dann trotzdem so gewesen, genau. Und wie gesagt, die zweitmeisten in der Geschichte. Die meisten Underdog-Siege ist noch gar nicht so lang her. Das war bei der 38. Fight Night. Da gab es 9 Underdog-Siege. Aber 18 auch schon nicht schlecht. Dann bei Matt Brown kann man nochmal drauf eingehen. 7 Siege in Folge, aktuell die längste Siegesserie in der Welterweight Division. Ja. Es gibt insgesamt nur 5 UFC-Fighter in der Geschichte, die nach 7 Siegen keinen Titelkampf bekommen haben. Okay. Also mit Matt Brown sind es 5. Mhm. Und Matt Browns Siegesserie genauso lang mittlerweile wie die von Chris Weidman, von Hendon Barrow. Nur John Jones mit 11 Siegen hat mehr auf seinem Konto, aber er ist dann natürlich schon umgeben von absoluten Topstars. Das Ding ist halt, was auch Joe Rogan gesagt hat, Chris Weidman, Hendon Barrow und John Jones haben nicht nur entweder genauso viele oder mehr Siege auf ihrem Konto, sondern sind unbesiegt. Mhm. Das ist der große Unterschied bei Matt Brown, wissen wir halt einfach, dass er offensichtlich gerade einen Lauf hat, aber unter Umständen auch mal nicht so abliefern kann. Du gerade Hendon Barrow angesprochen hast, eben auch bei diesem selben Media Scrum, keine Ahnung, was das war, hat Dana White Hendon Barrow extremst den süßesten Honig um die Schnute geschmiert, welchen ich jemals gesehen habe. Also er ist eigentlich der Beste aktuell Pound for Pound, aber John Jones eben, weil er so eine überragende letzte Performance hatte, ist er eigentlich noch ein kleines Näschen vor. Aber Hendon Barrow, der ist schon Pound for Pound unerreichbar. In seiner Division. Er ja immer bei Hendon Barrow, den so... Naja, weil er den, da muss er es ja jetzt aktuell auch akut machen, weil er ja wegrennt. Nee, der wird nicht weg. Wer war denn das, der wegrennt? Wie wegrennt? Denn nach dem nächsten Fight will der doch neu in Verhandlungen gehen. Ja, nee, das hat schon Hendon Barrow gesagt. Das aber war Hendon Barrow, ja natürlich, weg. Ja. Er hat ja nicht gesagt, dass er weggeht. Er hat nur gesagt, er hofft, dass die UFC sich bei den Verhandlungen daran erinnert, dass er ihnen sozusagen ein Event gesaved hat. UFC 173. Aber das Ding ist halt, es ist ja im Endeffekt, wo will er hin? Nee, ich sage nur, was man so... Das Ding ist, er hat ja schon immer schon davor gesagt, Dana White. Also das war immer einer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, wie großartig das ist, was Hendon Barrow da macht. Und der hat eigentlich schon immer da die Werbetrommel für ihn gerührt. Also das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Hendon Barrow ist auch ein Kandidat. Da muss man ganz klar seitens der Company auch die Werbetrommel für ihn rühren, weil als solches, als Individuum, als Fighter, als Marke, Hendon Barrow, funktioniert er überhaupt nicht. Warte, skillmäßig glaube ich nicht, dass ich, solange ich das gucke oder solange der seine aktive Karriere hat, dass da überhaupt wer kommt, der den mal wegpustet. Da, der ist so over the top oder above all. Was denn? Wer denn? Das wird sich bedingen, dass er dadurch Er wird ja irgendwann älter wird. Und dann war ja. bei Anderson Silva genauso. Anderson Silva hat am Anfang überhaupt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er zum Schluss bekommen hat. Ja. Das ging dann erst los, als er dann so ein Wahnsinns-Knockout da gesetzt hat. War das der Griffin-Kampf? Ich weiß es gar nicht. Also, naja, ich aber glaube, Anderson das bedingt sich, dass wir von ganz alleine kommen. Anderson Silva tut ja dann auch viel Eigenwerbung. Der ist ja nun nicht so ganz so uncharismatisch wie Henry Rao. Das kam aber erst dann. Also es war nicht so, dass er da vorher dafür gesorgt hat. Das kam dann alles. Ja, aber was ich sagen will, dass Henry Rao braucht schon Unterstützung von der Company, dass man den so ein bisschen hypt. Weil als solches, skilltechnisch, Beste in der Bantamweight auf lange Sicht, sage ich mal. Aber ich mag ihn so nicht ganz so gerne. Ich sehe ihn unfassbar gerne, aber ist halt Henry Rao, die kleine Hackfresse. Matt Brown übrigens jetzt auch 5 seiner letzten Siege, oder anders gesagt, die letzten 5 Kämpfe, die er gewonnen hat, alle via K.O., das ist auch, finde ich, beeindruckend und wird unterstrichen, dass es die zweitlängste K.O.-Siegesserie in der UFC-Geschichte ist. Genauso viele wie Thiago Alves, der hat auch 5 in Folge, nur Chuck Liddell mit 7 K.O.-Siegen in Folge hat mehr auf seinem Konto. Insgesamt hat Matt Brown 9 K.O.-Siege jetzt auf seinem Konto, die meisten in der UFC-Welterweight-Geschichte und in der kompletten UFC-Geschichte fällt auch noch interessant, Anderson Silva 11 Knockout-Siege, genauso viel wie Vitor Belfort und Matt Hughes und Chuck Liddell jeweils mit 10 K.O.-Siegen, bedeutet, Matt Brown könnte in seinem nächsten Kampf mit so illustren Namen wie Hughes und Liddell gleichziehen. Fand ich schon stark. Was schätzt du, wo geht die Reise hin für Matt Brown jetzt in Kürze? Ja, ich denke, also ich habe ja gestern schon mal angesprochen, dass so ein Kampf gegen Hector Lombard mit Sicherheit interessant sein könnte für ihn. An 6 gerankt, ne, jetzt. Matt Brown? Mhm. Ja. Hector Lombard ist halt der Einzige, der da oben keinen Kampf hat bislang. Und ich würde mal sagen, wenn Matt Brown Hector Lombard besiegt, dann kann er mit Sicherheit nicht mehr hingehalten werden aus meiner Sicht. Dann sollte er eigentlich einen Titelkampf anschließend bekommen. Aber es sind ja ein paar Leute. Lombard ist auch ein Ochse, ey, das wäre ein geiler Fight. Es sind halt ein paar Leute, die da gerade anklopfen, Titelkampf bezüglich. Also deswegen wird es wahrscheinlich dann darauf ankommen, wie deine Performance aussieht. Wie sieht das mit Tyron Woodley aus? Sind die irgendwie befreundet oder so? Nee, aber der hat ja einen Kampf. Naja, aber irgendwann wird der ja auch gefightet sein. Ja, man kann aber davon ausgehen, also es gibt ja... Also, ja. Es gibt ja jetzt mehr oder weniger... Wenn wir jetzt Matt Brown gegen Hector Lombard mit dazuzählen, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie verbrieft, aber ist eine gute Möglichkeit, dass es diesen Kampf geben könnte. Mhm. Dann haben wir Robbie Lawler, der trifft auf Jake Ellenberger. Mhm. Und Tyron Woodley trifft auf Rory McDonald. Mhm. Carlos Condit ist weg vom Fenster erstmal. Yep. Kreuzband, ne, war's. Ja, bleiben Hector Lombard und Matt Brown, die haben wir schon genannt. Und danach wird's dann etwas ruhiger. So, du hast also jetzt 3 Kämpfe und 3 mögliche Sieger. Und ich denke einfach, dass, also sollte es Hector, ich muss es immer wieder dazu sagen, sollte es Hector Lombard gegen Matt Brown überhaupt geben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Sieger aus dem Kampf Lawler gegen Ellenberger, sollte Ellenberger mit einer geilen Performance gewinnen, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, er kriegt diese Chance. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie Robbie Lawler den Kampf direkt dann wieder geben. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das kann ich mir irgendwie, ich kann es dir nicht profund irgendwie zementieren irgendwie. Dieses Back-to-Back gibt's eigentlich selten. Vor allen Dingen, wenn du verloren hast. JDS, Cain Velasquez. Gab's auch nicht Back-to-Back. Gab's einen Kampf dazwischen. Bigfoot Silva war zwischen, ne? Ja, sogar... Was nur Bigfoot Silver, egal, auf jeden Fall ist ein Kampf okay, back to back, gewesen. Okay, wenn es das so in eigentlich in der nicht. Geschichte, dann werden sie da jetzt auch keine Ausnahmen machen, aber ja, vor allen Dingen, du hast ja noch andere Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so wie bei JDS, dass es sonst niemanden gibt. Also jetzt, ja, richtig. Jetzt gehen wir davon aus, Ellenberger gewinnt diesen Kampf beeindruckend. Das könnte dafür sprechen, dass er dann einen Titelkampf bekommt, aber eher nicht. Also für mich ist McDonald gegen Woodley der entscheidende Kampf. Wenn das jetzt aber so ein Kampf wird wie McDonald gegen Ellenberger, dann ist plötzlich Matt Brown wieder mit im Gespräch, weil er halt jetzt mit so einem Eric Silva Sieg, der mit Sicherheit jetzt nicht so hoch zu werten ist wie Tyron Woodleys Sieg über Carlos Condit, aber einfach so hohe Wellen schlägt, dass er dann wiederum ein Argument auf seiner Seite hat, wenn er nicht gegen Hector Lombard antritt. Also es ist, ja, unter den 6 wird sich's, denke ich mal, oder 5 wird sich, denke ich mal, entscheiden. Ich sage dir aber, bis zum Ende des Jahres gibt's da noch einen, der da mitmischt, ganz vorne. Wen denn? Calvin. Nee, das ist noch nicht Titelkampfposition. Titelkampf habe ich auch nicht gesagt. Ja, auch um nicht Platz, ganz vorne. Das, um das, Platz 6 wird er doch eingreifen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du nicht? Nee, das ist zu früh. Carlos wird rausfallen, peu à peu, denke ich mal. Nee, du fällst nicht automatisch raus. Weil du verletzt bist? Nee, das gilt nur für diverse Kämpfer, nicht für alle. Nee, aber du wirst zum Beispiel nicht deswegen abgerankt. Okay. Manche vielleicht schon, aber das beste Beispiel ist Anderson Silva, der trotz Verletzung auf 1 gerankt wird, seitdem er ausfällt. Also ich sehe Calvin Gastelum schon als möglichen Contender, so Top 5 mäßig. Kann ich mir schon vorstellen, aber noch nicht in naher Zukunft. Also es ist natürlich auch die Frage, gegen wen kämpft er? Ich meine, wenn er gegen einen Robbie Lawler kämpft und da gewinnt, das katapultiert dich natürlich nach oben. Aber was wird für den der nächste Kampf sein? Vielleicht so ein Dong-Yun-Kim-Fight. Mhm. So. Und wenn du den halt besiegst, vielleicht schaffst es dann auf Platz 8 oder so, aber davor sind halt, also diese 7, die davor stehen, die sind halt echt, also der Hammer. Diese Welterweight-Division, paradoxerweise, bis auf den Champion, finde ich die so geil. Gastelum, auch Tarek Seferdin, ne, aus der Singapur-Geschichte, der jetzt verletzt ist, ne? Ja. Den finde ich aber auch wahnsinnig geil. Der hat, was war der für ein Champion? WEC? War der da Champion? Strikeforce, der letzte Strikeforce-Champion im Welterweight, ne? Der hat also schon was auf dem Kerbholz, das kann man ja dann daraus schon rausziehen. Seferdin und Gastelum werden dann mit Sicherheit nach oben mit einsteigen. Ansonsten, das ist so eine geile Division, das gibt's gar nicht. Und ich hoffe, es wird irgendwann den Fight Tyron Woodley versus Johnny Hendricks geben und Johnny Hendricks bekommt tierisch seinen Arsch versohlt. Da hätte ich tierisch Bock drauf, den Kampf. Das, also es wäre mit Sicherheit ein schwerer Kampf für Johnny Hendricks, da bin ich mir sicher, weil Tyron Woodley halt auch rein vom Wrestling her mithalten kann mit Johnny Hendricks, wo jetzt Robbie Lawler eher Probleme hat. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie McDonald Woodley wird. Da bin ich sehr zwiegespalten. Zum einen denke ich, das wird ein toller Kampf, aber zum anderen habe ich irgendwie kein so richtig gutes Gefühl. Ich hoffe, dass Woodley halt einfach wie eine Maschine in diesen Kampf reingeht und McDonald zum Fighten zwingt. Ich habe neulich gelesen, dass Rory McDonald so kämpfen wollte wie GSP und das jetzt ad acta gelegt hat mit dem Meyer-Kampf und wieder kämpft wie Rory McDonald. Wenn das der Fall ist, dann wird es ein toller Kampf. Vielleicht hängt das ein bisschen, hat nicht GSP gesagt, dass Rory McDonald zunächst GSP ist? Wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, nicht auf den Kampfstil bezogen. Man weiß es nicht. Ich habe aber noch mehr interessante Zahlen, Chris. Das muss ich hier unterbringen, sonst sind die ja ganz umsonst gesammelt. Nämlich, Eric Silver hat es in 8 Kämpfen in der UFC bislang nicht geschafft, 2-mal hintereinander zu gewinnen. Also nach jeder Niederlage gewinnt er oder andersrum. Nach jedem Sieg verliert er. Silver, das ist auch interessant. Seine Niederlagen 2-mal durch K.O.? Einmal via Submission, einmal via Decision. Also 3-mal gefinished worden bei 4 Niederlagen. Finde ich auch interessant. Könnte auch wieder so ein bisschen auf ein konditionelles Problem hindeuten. Ja, wenn du immer wieder gefinished wirst bei Niederlagen, könnte sein, dass es ein Problem für ihn ist. Und auch interessante Zahl, Silver hat in 5 seiner letzten 6 Kämpfe einen Fight Night Bonus bekommen. Mhm. Würde man jetzt gar nicht so denken, weil Eric Silver hat man nicht als Mr. Excitement auf dem Zettel, aber die Zahl spricht eine andere Sprache, kann man fast schon sagen. Mhm. Lawrence Larkin, kann man sagen, zum ersten Mal in 18 Kämpfen K.O. gegangen. Auch das ist, denke ich mal, eine Zahl, die... Das Fight of the Night Boni geht aber an beide, ne? Auch an den Verlierer. Ja, ist richtig, genau. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Performance of the Night für Matt Brown, Fight of the Night für Brown gegen Silva und die andere Performance of the Night für Johnny Eduardo, der ja Eddie Wineland ausgenockt hat. Lawrence Larkin habe ich gesagt, Darren Cruikshank knockt zum dritten Mal in seiner UFC-Karriere jemanden via Headkick aus. Damit zieht er gleich mit Vitor Belfort, Meister Headkick-Finishes in der UFC-Geschichte. Ja, und das ohne TRT. Das wahrscheinlich ohne TRT, muss man ja dazu sagen. Die Tests sind noch nicht zurück. Soa Polaili hat alle seine Kämpfe via K.O. oder via Submission gewonnen. 21 Siege und alles via K.O. oder Submission. Beeindruckend. Yep. Die letzten 11 Kämpfe alle via Knockout gewonnen. Soa Polaili. 3 Siege in Folge. Und jetzt halte ich fest, das ist die längste Heavyweight-Siegesserie hinter Cain Velasquez und Fabricio Werdum. Mhm. Was natürlich auch wieder zeigt, wie scheiße die Division ist und vor allen Dingen, wie schnell es da gehen kann. Also noch ein Sieg jetzt gegen einen guten Namen könnte schon bedeuten, dass du plötzlich Titelkampf-Ambitionen stellen kannst. Also ja, Chris Curiaso, kann ich auch noch was erzählen, gewinnt seinen dritten Flyweight-Kampf in Folge, genauso viele wie Ali Baugatinov. Warum sage ich das? Baugatinov als nächstes mit dem Titelkampf gegen Demetrius Johnson. Der hat 5 Siege in Folge. Sag jetzt nur mal kurz was, um einen Stänkerfritzen raushängen zu lassen. Das ist doch 174, oder? Demetrius Johnson gegen Baugatinov? Ja, ja. Wird schlimm. Wird schlimm? Der Kampf? Der wird. Nein, toll. Der Kampf wird großartig. Die ja, Buys. Die Buys. Don't judge the card. Achso, ja, möglicherweise schlimmer. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, aber sie liegen immer so bei 300.000. Viel schlimmer ist, dass letztes Jahr Anderson Silva und GSP hatten 4 Kämpfe insgesamt. Ja. Und haben damit mehr Buys gezogen als alle anderen 9 Pay-Per-Views zusammen. Ja, und zwar deutlich mehr. Und das ist dann viel schlimmer, glaube ich. Ich denke mal, das wird sich auch wieder bei 250, 300 einpendeln. Vielleicht zu eher 250. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Es ist noch schwierig, da immer gleich von einem schlechten Pay-Per-View zu sprechen, weil Demetrius Johnson... Nein, habe ich nicht gesagt. Demetrius Johnson wurde natürlich extrem gefeatured mit seinen ganzen UFC und Fox-Performances. Das könnte dazu beitragen, dass auch Leute sich diesen Pay-Per-View kaufen, die sich den vielleicht sonst nicht kaufen würden, weil das, was er da gezeigt hat bei seinen UFC und Fox-Geschichten, war halt so gut, dass sie, ich verstehe, dass sie darauf jetzt setzen. Es macht Sinn, haben sie mit Benson Henderson genauso gemacht. Erst bei UFC und Fox aufgebaut, dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Finde ich okay. Demetrius Johnson. Und jetzt Johnson wieder zu UFC und Fox. Ja. Bitte keinen Kommentar. Brauche ich nicht. Es spricht für sich selbst. Das ist ein alter Wichser, der Typ. Johnny Eduardo hat 13 seiner letzten 14 Kämpfe gewonnen. Auch das beeindruckend. Und Albert Tumanov hat seine letzten 7 Kämpfe alle via Knockout gewonnen. Die letzte interessante Zahl, Anthony Lapsley, 31 Kämpfe zum ersten Mal K.O. gegangen. Also sind schon wieder ein paar interessante Fakten hier aufgelaufen, finde ich, die man erwähnen musste. Und ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ist dir irgendwas in den News aufgefallen, was dir wichtig war? Ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, bei Eric Silva gab es ganz kurzfristig das Gerücht, Gehirnerschütterung, Kieferbruch. Eric Silva geht's gut. Hat nur ein paar Stiche. Ist unglaublich, nach dem Gewitter. Ja, bekommen, keine Gehirnerschütterung, ist gestern nach Hause geflogen, ihm geht's soweit gut. Hauptproblem war wohl wirklich, dass er dann konditionell nicht mehr mithalten konnte, hat auch sein Coach gesagt, und sie müssen herausfinden, an was das jetzt letzten Endes lag. Sie müssen daran arbeiten, sie wissen es aber noch nicht so richtig. Ich kann dir sagen, was ich nach diesem Podcast mache, neben natürlich das großartige Länderspiel gucken. Oh. Ich werde mir, was gerade auf MMA Junkie gepostet wurde, UFC Fight Night 41. Welche Fight Night ist das? Die nächste. Berlin. Ist das schon die nächste Fight Night? Da gibt's ein großes Special, Video-Special. Und das werde ich mir angucken. Gucken wir uns zusammen alle an, Mensch. Also alle, wirklich. Also ihr denkt dran, solltet ihr beim Hörertreffen dabei sein wollen, schickt eine Mail, Tweet, weiß der Kuckuck, 30.05. im BBI. Aber alles Weitere werde ich euch mit Sicherheit hier noch häufiger erzählen. Das mit Batista und GSP in dem Kickboxer-Remake hast du wahrscheinlich in den News, wirst du das am Samstag bringen, oder? Ja, wobei ich immer noch nicht so richtig verstehe, was daran so das Besondere sein soll. Aber dass die beiden da mitmachen, ist das Besondere. Das ist ja Wahnsinn. Ein Film, den keine Sau guckt. Du bist ein empathieloses Stück Affenkacke. Das hat mit Empathie zu tun. Ein Film, der für die, kein Schwein interessiert sich für diesen Film. Nein, richtig. Aber man muss es dann doch aber erwähnt haben. Deswegen mache ich es ja. Oh. Aber mein Enthusiasmus hält sich doch sehr an Grenzen diesbezüglich. Egal, wir haben es, denke ich, mal soweit. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Wenn es noch News gibt, dann erfahrt ihr die am Samstag. Von daher muss ich die ja jetzt hier nicht mühsam raussuchen. Chris, hat Spaß gemacht. Mir hatte sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns wieder. Warte mal, diesmal gibt es keine Pay-Per-View-Ausgabe am Samstag. Nee, die hören wir ja morgen wieder, aber das mal. Am Dienstag. Ja. Ja, tschüssi. Tschüss. Radio. Stopp, stopp, stopp. Ich habe da noch was vergessen, Chris. Ja? Das ist ja fast das Wichtigste. Let's get this shit cracking! Ach so. First up on the scale! Es war das letzte Mal. 92-7. Es war das letzte Mal, Chris. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. 205. Das war das große Ziel. Erinnere dich bitte. Ja, absolut. Aber die Reise endet erst, wenn du gegen John Dodson antrittst. Ja, ich möchte aber jetzt schon noch ein bisschen Enthusiasmus von dir. Also, nee, den bekomme ich von dir auch nicht. Den bekomme ich von dir auch nicht. Ja, du hast ja auch dich hier nicht breitschlagen lassen, die Weight Watcher Weigh-ins über 6,5 Jahre durchzuziehen. Nee, ich lasse mich jetzt. Was soll ich denn für einen Enthusiasmus da dir entgegenbringen, wenn du joggend und keuchend am Telefon bist? Da will ich dich überhaupt nicht verunsichern. Jede Emotion kostet in dem Moment für dich Kraft und das könnte dazu führen, dass du da umkippst. So, jetzt kommt's hier, schwarz auf weiß. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht! 18,3 Kilo! Wahnsinn. 18,3 Kilo habe ich abgenommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber habe ich dir schon des Öfteren gesagt. Wahnsinn. Jetzt mache ich mein neues Wunschgewicht auf 88 Kilo. Mein nächstes Ziel. Speichern. Mal gucken, auf wie viele Punkte ich jetzt hier noch... Aber keine Sorge, das waren die letzten Weigh-ins. Ich habe auch keinen Bock mehr hier, die Scheiße mit nichts trinken und alles. Nur damit ich einen Erfolg vermelden kann. Ja, jetzt geht's Internet nicht mehr bei mir. Glaube ich. Oder die Weight Watchers App. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt, pass auf, jetzt muss ich noch gucken, wie viele Punkte ich in Zukunft habe. 45 Punkte, es bleibt dabei. Bleibt dabei. 45 Punkte auf 88 Kilo will ich. In diesem Sinne, jetzt sind wir aber wirklich durch, Chris. Ich sage nochmal Tschüss. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören. Die Weight Watchers. Weight Watcher WWE? Halt die Fresse.